biographie, Milton Fall, The Visit of Avignon. Da draußen und ganz herzlich willkommen zu den ultimativen Bedingungen, um Poesie zu schreiben. Also ich heiße euch willkommen in der abstrakten Suche nach der Biografie des direkten Podcasts. Ich bin immer noch im Süden Frankreichs. Ich trinke Rotwein. Ich werde gleich chinesisch essen gehen. Und wenn man das vermischt, dann hat man die idealen Bedingungen, um Poesie zu schreiben. Also das Wetter muss man auch dazu zählen, denn es ist irgendwie grau. Also das ist ganz untypisch für Süden Frankreichs, auch wenn es Januar ist. Oder quasi fast Februar. Naja, ich will euch kurz ein Lied oder ein Poesielied. Naja, ich will euch eine Anhäufung von Wörtern vorlesen, die ich vor kurzem geschrieben habe. Es ist aber auf Englisch. Ich denke aber, dass so viel Englisch, wie viel ich da benutze, jeder von euch spricht. Also, das Lied heißt Sunday Midnight After 12 und viel Spaß beim Hören. Euer Ruben Vagabund. With the wind on the colorful carpet, whiteness below us, and we inside the whiteness of meaning, the meaning of everything. And people around just lying. There is a war out there. People are dying everywhere. But who cares? The sun is still rising. We got the mojo rising. We keep rising and blowing with the moment, even if we sometimes don't want. Also, liebe Leute und ihr Bösen da draußen, seid mir gegrüßt und Servus, euer Ruben Vagabund.